Wir der AK Ungehagen sind ein feministischer Lese- und Aktionskreis aus Leipzig und beschäftigen uns mittlerweile schon seit mehreren Jahren mit feministischer Gesellschaftskritik. 2016 haben wir die Veranstaltungsreihe Hello, Sit Me You Looking For organisiert, in der wir uns in Vorträgen, Workshops und einer Lesung mit der Bestimmbarkeit von weiblicher Subjektivität befasst haben. Heute Abend soll es um utopische Forderungen an Mutterschaft bzw. Elternschaft gehen. Und bevor Marie gleich ein bisschen mehr über unseren Zugang vom AK dazu was sagen wird, werde ich noch kurz ein, zwei Sätze zum Ablauf von heute Abend sagen. Nach dem, was Marie gesagt hat, werde ich kurz unsere tollen Referentinnen mit ein paar Sätzen vorstellen. Genau, dann werden wir in die Podiumsdiskussion einsteigen und am Ende werden wir die noch für so ungefähr eine halbe Stunde mit euch zur Diskussion öffnen. Genau. Ja, von mir auch mal ein Danke an euch, dass ihr alle da seid und an euch Referentinnen. Wir im AK sind beim Lesen verschiedener Texte und in Diskussionen immer wieder auf die Frage nach feministischen Utopien gestoßen. Und seit nun etwas mehr als einem Jahr setzen wir uns mit utopischem Denken auseinander und haben dabei vor allem den Fokus darauf gesetzt, welche Form von Beziehungen, Arbeit, Care und Subjektivität wir uns wünschen. In diesem Podium wollen wir darüber reden, wie eine utopische Gesellschaft aussehen kann, in der Fürsorge, Verantwortung, Abhängigkeiten und anderes, was vor allem mit Mütterlichkeit assoziiert ist, nicht abgewertet wird. Aktuell spiegelt sich diese Abwertung nicht nur in konkreten Erfahrungen von Müttern wider, sondern auch weiterhin in den prekären Arbeitsbedingungen im Care-Sektor. Zerrieben zwischen ungleichen Aufgabenverteilungen, der Anforderung nach emotionaler Verantwortung und der Erwartung nach Harmonie trotz alltäglichen Scheiterns, bleibt vielen Müttern, Eltern und auch Personen aus der Pflege schlicht keine Zeit für das Erträumen einer besseren Welt. Heute Abend möchten wir deswegen und trotzdem utopische Forderungen an Mutterschaft und Elternschaft stellen. Genau, dann würde ich euch mal eben noch mal kurz vorstellen. Zunächst zu dir, Maja Leuterer. Hat in Leipzig Musik, Germanistik und Erziehungswissenschaften studiert. Sie beschäftigt sich unter anderem aus psychoanalytischen Perspektive mit feministischer Gesellschaftskritik, dabei insbesondere mit Mutterschaft und Eltern-Kind-Beziehungen. Außerdem setzt sie sich kritisch mit pädagogischer Theorie und Praxis auseinander. Maja ist Mitherausgeberin des Sammelbands Oh Mother Where Art Thou, der 2018 erschienen ist. Sein Ausgangspunkt ist die Feststellung, dass Themen rund um Mutterschaft und Mütterlichkeit eine Leerstelle in feministischen und queer-feministischen Debatten einnehmen. Daran anschließend werden Positionen verschiedener Autorinnen zusammengetragen, die unter anderem gesellschaftliche Bilder von Mütterlichkeit, alternative Elternschaftskonstellationen und die Organisation von Sorgearbeit untersuchen. Aktuell arbeitet sie an ihrer Dissertation, in der sie sich aus einer psychoanalytischen Perspektive mit Eltern-Kind-Beziehungen beschäftigt. Schön, dass du da bist. Daneben Anke Stelling. Anke Stelling hat am Leipziger Literaturinstitut studiert und ihre Prosa wird seit 2015 vom Verbrecher Verlag verlegt, für die sie im Moment auch ganz schön Preise bekommt. In ihren Werken wie Fürsorge, Bodentiefe Fenster und Schäfchen im Trocknen thematisiert sie unter anderem Mutter- und Elternschaft sowie Mutter-Kind-Beziehungen. Es geht auch um die vermeintlichen Utopien im Jetzt, den Hausprojekt und alternative Konzepte der Aushandlung von Verantwortlichkeiten. Es wird gezeigt, dass gemeinschaftliches Wohnen und ein Zimmer für sich allein keine Lösung sein können. Die gesellschaftlichen Verhältnisse wiederholen sich im Kleinen. Und das gerade dann, sobald es um sein Leben mit Kindern geht. Es sind Romane über das Scheitern und über Unsagbarkeiten, Tabus. Schön, dass du da bist. dann hier links neben mir sitzen Lisa und Sascha als quasi Vertreterinnen vom feministischen Mütterstammtisch in Connewitz. Zuerst zu dir, Lisa. Lisa lebt in Leipzig und arbeitet an der Hochschule Meersburg am Institut für angewandte Sexualwissenschaften als Lehrkraft und wissenschaftliche Mitarbeiterin. Die Entscheidung für oder gegen Leben mit Kind besprach sie mit ihrer WG, in der sie bis heute in teilweise alter Besetzung wohnt. Und seit längerem fragt sie sich, welche Antworten können feministische Strömungen zum Thema Mutterschaft geben, außer sich gegen eine leibliche Mutterschaft zu entscheiden. Im April 2018, also ungefähr direkt vor dem Jahr, organisierte sie mit Lotte in eben diesen Räumen hier, also Lotte ist eine Referentin für Gleichstellung und Lebensweisheiten der Stura der Uni Leipzig, hier eine Podiumsdiskussion mit dem Titel Queer feministische Perspektiven auf Mutterschaft und Mütterlichkeit. Und Motivation für diese Veranstaltung war die Beobachtung, dass die feministische Beschäftigung mit dem Gegenstand Mutterschaft überfällig ist. Eingeladene Gäste waren Sarah Speck, Uta Venarius, Jochen König und Hanna Holm. Während dieser Veranstaltung entstand eine E-Mail-Liste von Leuten, die weiter an der Auseinandersetzung interessiert waren und sich organisieren wollten. Und daraufhin haben Lisa und Lotte noch zwei weitere moderierte Treffen organisiert mit der Frage, okay, was machen wir denn jetzt mit diesen 100 Leuten auf der Liste? Und daraus ist dann ein Verteiler entstanden mit dem Titel Empowerment und Empörung, welcher Müttern und Menschen die Möglichkeit geben sollte, sich mit Mutterschaft und Mütterlichkeit zu beschäftigen und zur Vernetzung dienen sollte. Und eben bei einem dieser Vernetzungstreffen ist dann ungefähr eben auch von dem Jahr der feministische Mütterstammtisch in Connewitz entstanden. Ja. Daneben noch Sascha. Sascha lebt auch in Leipzig und organisiert gemeinsam mit Lisa den feministischen Mütterstammtisch Süd, der jeden ersten Montag in der Mona Lisa stattfindet. Es wechselt sich zwischen Theoriesitzungen, wo sie eine Lektüre und Grundlage gibt, mit Erfahrungsaustauschrunden ab. Und der Stammtisch entspringt besonders dem starken Bedürfnis, die eigene Mütterlichkeit gemeinsam und mit anderen kritisch zu reflektieren und zu hinterfragen, wie Feminismus und Muttersein einhergehen können. Für die kommende Ausgabe der Outside the Box hat sie sich intensiv über die Tücken leiblicher und zugleich sozialer Mutterschaft den Kopf zerbrochen. Die immense Tragweite des Verschwimmens von Grenzen zwischen angeblicher Natur und der gesellschaftlichen Totalität ließ sich für Sascha spätestens mit der Geburt des leiblichen Kindes nicht mehr verdrängen. Seitdem versucht sie ständig, Wege aus dem Dilemma zu finden, wobei sie und ihre Wahlfamilie zwangshäufig scheitert, manchmal aber auch wackelige kleine Errungenschaften vorzuweisen hat. Daneben ist sie als freie Autorin, Lektorin und Übersetzerin für die russische Sprache tätig. Schön, dass ihr da seid. Und die erste Frage möchte ich gerne an euch stellen, Lisa und Sascha. Und zwar, ob es Bilder zu utopischer Eltern- bzw. Mutterschaft gibt, die euch immer wieder in den Sinn kommen. Ja. Gibt es. Wir haben nämlich überlegt, was das sein könnte. Und genau, ich würde jetzt mal so 5 Sachen nennen, die mir dabei in den Kopf kommen. Und stell die mal kurz vor. Genau, also wenn ich so an utopische Mutterschaft denke und an wie könnte ein Bild davon aussehen, dann fällt mir ein, dass ich gerne die Mutterrolle, die ich jetzt habe, gerne selbst definieren würde können und ich die nicht schon vorkonstruiert von der Gesellschaft irgendwie kriege und das Kinderkriegen nicht ein selbstgemachtes Problem wird, weil ich mich dafür entschieden habe, Kinder zu kriegen und damit dann auch alleine klarkommen muss. Genau, das würde ich gerne nicht haben. Ich würde gerne, dass die heterosexuelle Kleinfamilie eben nicht mehr Idealbild für Familie ist, sondern einfach eine Form von, wie Menschen mit Kindern zusammenleben können und wollen. Genau. Ich würde gerne, dass Mütter oder Frauen ihre eigenen Bedürfnisse ernst nehmen und Entscheidungen treffen, keine Angst davor haben, sich schuldig zu machen, indem sie Grenzen setzen und damit anderen ihre Bedürfnisse verwehren. Genau, vielleicht können wir dann auf einzelne Sachen nochmal genauer eingehen. Ich würde einfach erstmal die 5 Punkte vortragen. Genau, eine Anerkennung sogenannter weiblicher Tätigkeiten, dass Konkurrenz unter Frauen aufhört, weil wir alle vom Geschlechterverhältnis gebeutelt sind und irgendwie uns gegenseitig eigentlich brauchen und unsere gegenseitige Unterstützung und Anerkennung für unsere unterschiedlichen Realitäten, in denen wir leben. Genau, und dass wir anfangen zu sprechen über unseren Alltag als Mütter und Eltern und anfangen darüber zu sprechen, über die Überforderungen, die wir erfahren, über die große Sehnsucht nach dem alten Leben, also das alte Leben ohne Kinder, und darüber sprechen, dass es als Paar und Eltern nicht mehr funktioniert, leichte und gute Momente miteinander zu haben. Genau, also dass man über den Alltag, der so herrscht, spricht. Genau, das wäre so ein Bild, was mir in den Kopf kommt. Ja, danke schön. Das war sehr schön formuliert, danke. Ich habe aus einem Vorgespräch mit euch beiden wissen wir ja, dass ihr gerade in dem Mütterstammtisch Marie Reuschs Emanzipation denkbar lest. Und von dir, Sascha, wissen wir, dass du dich auch selbst mit der Geschichte von Mütterlichkeit und Mutterschaft beschäftigst, auch im Hinblick auf die Unterschiede von Ost- und Westdeutschland. Und da würde ich total gerne wissen, ob und warum du denkst, dass ein aktives Auseinandersetzen damit wichtig ist im Hinblick auf Utopie oder auch inwiefern diese historische Perspektive dein utopisches Denken beeinflusst. Na, das Pferd von hinten auf. Würde ich sagen, von hinten gesprochen, dass wenn wir wissen wollen, wo wir hin möchten, müssen wir irgendwie ungefähr wissen, woher wir kommen. Und wenn das Utopische das ist, was noch nicht ist und in der Zukunft liegen soll, dann müssen wir wissen, was vorher war. Also das denke ich nicht nur für den Bereich oder den Gegenstand von Muttersein oder Mütterlichkeit oder Mutterschaft, sondern insgesamt. Und der andere Aspekt ist schon wieder ganz konkret, und zwar, dass ich die These teile, also es gibt momentan die These, dass die Tatsache, dass wir uns jetzt hier so zusammenfinden oder dass Anke Romane schreibt mit diesem Thema, dass das nicht ganz zufällig ist. Also dass das nicht so ein kontingentes Moment ist von Einzelne finden das Thema wichtig und deswegen beschäftigen sie sich halt und finden dann auf einmal Gleichgesinnte, sondern dass das ein bestimmter Punkt ist in der feministischen Geschichtsschreibung. Und zwar eben Marie Reusch, die darüber eine Dissertation geschrieben hat, entfaltet das so, dass es eben mit der zweiten Frauenbewegung eben Mutterschaft zum ersten Mal überhaupt als ein politischer Gegenstand gefasst wurde und darauf verschiedene Reaktionen eingetreten sind. Und es gibt ja auch in dem Sinne auch nicht die zweite Frauenbewegung, sondern eben zum Beispiel gilt das nur für Westdeutschland. In Ostdeutschland gab es in dem Sinne keine Frauenbewegung, weil es den Feminismus als politische Forderung Feminismus durfte es als politisches Problem nicht geben, da offiziell in der Staatsdoktrin die Gleichberechtigung schon erfüllt war, nämlich mit dem Zugang zu eben Erwerbsarbeit und gesicherter Kinderbetreuung. Und genauso ist sich die westdeutsche Frauenbewegung in sich ja nicht einig. Also da gibt es ja verschiedene Extreme, und wenn man jetzt so als Extrempunkte mal benennen will, zum Beispiel eben so eine materialistisch-marxistisch inspirierte Richtung, die mit Denkerinnen wie Frigga Haug formulierte, Mütter sind keine politischen Subjekte, können es nicht sein, werden es niemals sein. und dann auf der anderen Seite eben so eine Art ja, neue Mütterlichkeit, der Versuch, ein Müttermanifest zu schreiben, also der ist sogar auch gelungen, der Versuch, aber genau, es wurde ein Müttermanifest geschrieben, so im Umfeld der Grünen und da dann wieder mit so einem leichten Tor in die Esoterik, also wo man dann auch die, das, was heute es ja immer noch gibt, so Mutterkult, irgendwie Gebären als ursprüngliche Energie und so weiter und so fort. Es wird ja weiterhin stilisiert. Und dann in den 90ern, und dafür gibt es auch verschiedene Thesen, warum das so war, ist das Feld der Mutterschaft, oder der, ja, Mutterschaft aus dem Blickfeld geraten, eigentlich das Thema. Und es gibt mehrere Thesen, die dazu in den Raum geworfen werden können, unter anderem, dass die politischen Umstände 89, 90 dazu geführt haben, dass sich sowieso die ganze politische Ordnung neu strukturiert hat und sich solche Fragen wie, also die, zum Beispiel die Auseinandersetzung mit dem Realsozialismus auf einmal obsolet wurde und man da zum Beispiel nicht mehr zusammenkam irgendwie in so einer feministischen Auseinandersetzung mit Mutterschaft, Elternschaft, aber auch, dass genau zu der gleichen Zeit ja in der Theorie sehr viel passiert ist und spätestens seit dem Unbehagen der Geschlechter von Judith Butler so eine dekonstruktivistische, eher subjektorientierte, performative Richtung eingenommen wurde im, sage ich mal, feministischen Mainstream, was immer noch nicht Mainstream ist, aber so im feministischen Mainstream, worin sich die Frage nach Mutterschaft überhaupt erstmal wieder gestellt werden musste mit Bänden, wie zum Beispiel dem, den du mit herausgegeben hast, aber ja, also was, worüber reden wir heute, wenn wir von Mutterschaft reden? Ja, und das alles lohnt sich, finde ich, extrem, weil gerade auch in den Differenzen oder sich bewusst zu werden, dass es keine fertige Einheit gibt und dann zu gucken, wie stehen die Sachen im Verhältnis zueinander, weil wir daraus viel lernen können, selbstverständlich, oder sollten auch als Forderung für unsere eigene Praxis. Ja, voll. Ich habe für mich persönlich auch gedacht, dass ein historisches Beschäftigen mit Mutterschaft vielleicht auch schon da ansetzt, sich damit zu beschäftigen, von welchen Müttern man selbst erzogen wurde. Was bei mir und ich vermute mal bei vielen anderen auch erst dann beginnt, wenn eigene Kinder auch im Spiel sind. Dass man erst dann diesen Reflexionsgrad sozusagen dann auf einmal übernimmt und sich fragt, was ist eigentlich mit der eigenen Mutter? Und da fand ich das sehr spannend in dem Roman Boden durch Fenster und Schäfchen im Trockenen, weil es dort eigentlich genau, also unter anderem um diese Generationenfrage geht und um Ideale von Müttern aus unterschiedlichen Generationen und dabei aber letztlich irgendwie immer das Gefühl bleibt, an diesen Idealen zu scheitern und gescheitert zu sein. Und wir auch angelehnt daran die Forderungen im AK formuliert haben, dass die utopische Gesellschaft Raum für eben dieses Scheitern bieten sollte und Scheitern nicht zur Ausgrenzung und Vereinzelung führen darf. Und daran angelehnt würde ich dich, Anke, fragen, ob du denkst, dass das Scheitern der Protagonistinnen in deinem Roman für die Utopie verwendet werden kann, beziehungsweise was du denkst zu Scheitern in der Utopie? Ja, das ist für mich tatsächlich vor allem vor großem Publikum, also in großer oder sehr großer Runde, immer ein bisschen heikel, weil ich habe auch einiges, also ich habe das auch vorgeworfen bekommen, also gerade in Bezug auf utopische Ideen, dass meine Heldinnen so, ja, eben scheiternde Heldinnen sind, verzweifelt sind, sich nicht befreien, sondern im Gegenteil ja, versuchen, sich anzupassen, alles richtig zu machen und darin nicht klarkommen. Ich habe auch auf den Deckel gekriegt für die Kritik eben an neuen Formen, also weil in meinem Roman versuchen die Leute, die Familien, die Mütter ja eigentlich was Neues auszuprobieren, also zum Beispiel eben nicht in der Kleinfamilie zu sein, sondern im Wohnprojekt, also eigentlich eben andere Formen auch von Elternschaft zu leben. Oder dann auch die Kritik eben an meiner Müttergeneration, also zweite Frauenbewegung West, die ihren Töchtern eben alles ermöglichen wollten und sich selber dabei aber so weit zurückgenommen haben, zumindest wenn sie Mütter waren, dass sie gar nichts erzählt haben vom Ehe- und Mutteralltag. So. Also dass ich eigentlich so Nestbeschmutzung betreibe und den Leuten die Lust am Ausprobieren und an der Utopie nehme und das Ganze verderbe. Aber ich glaube eben, Utopie geht nur, oder auch was auszuprobieren geht nur, wenn es gleichzeitig kein internes Kritikverbot gibt und wenn man eben offen bleiben darf. Und da gehört das Scheitern ja zwangsläufig dazu und eben das Reden darüber. Und ich bin darin ganz schlecht, darüber zu reden, aber deshalb schreibe ich darüber und tue sozusagen alles, was ich erlebe, in die Romane rein. Und hoffe dann, dass diese Texte dann vielleicht Grundlage sind, zuerst mal beim leise selber lesen, sich eben nicht so allein zu fühlen und zu merken, oh ja, hier gibt es andere, denen geht es offenbar genauso. Aber auch vielleicht dann in einem größeren Kreis, der dann leider meistens nicht meiner ist, aber vielleicht auch daran anzuknüpfen und dann eben doch darüber zu reden. Aber ich selber erlebe in meinem Alltag eben auch ganz große Schwierigkeiten und Tabu und eben auch eigentlich wirklich das Verbot der internen Kritik und kämpfe da so ein bisschen damit. Also kriege dann auch Beifall von der falschen Seite. Rezension in der Sezession, ja endlich sagt es mal eine, dass es nämlich nicht funktioniert oder weiß ich nicht, es gibt ja zum Beispiel dann auch bisher nur angedeutet, aber eben Figuren in meinen Büchern, die zum Beispiel dann über Samenspende an homosexuelle Freunde und so Sachen dann was machen und dann funktioniert das aber auch nicht, schade eigentlich, ja. Also ich glaube, das muss Jacqueline Poppin geht es um Wahrsprechen. Ich glaube, die Wahrheit auszuhalten muss Teil der Utopie sein. Nein, ich habe eben in meinen Worten über uns im AK schon Zugang zu diesem Thema erwähnt, dass derzeit viele Sachen, die mit Mütterlichkeit assoziiert sind, abgewertet werden. Und dass es uns immer wieder bei diesem Thema und beim Sprechen darüber aufgefallen, so eine Art Spannungsverhältnis, dass es dieses gesellschaftliche und auch emanzipatorische Bestreben nach Gleichheit, Autonomie und Selbstverwirklichung gibt. Und dass das dieses Bestreben ja ganz gravierend damit verbunden ist, Abhängigkeiten zu leugnen. Und dass die erste Abhängigkeit in unser aller Leben ja die Abhängigkeit auch oft von der versorgenden Person ist, die dann oft eben die Mutter ist. Und da würden wir, ja, oder da würde ich dich total gerne zu fragen, wie das auch aus deiner Perspektive mit für die Utopie gedacht werden kann. Und weil wir dazu eine Forderung formuliert haben im AK, dass wir nämlich für die utopische Gesellschaft wollen, dass Fürsorge und Verantwortung zentrale Motive für die Organisation von Gesellschaft sind und utopisch die Prioritäten neu gesetzt werden und Abhängigkeiten eben zugelassen werden. Ich kann der Forderung total viel anfangen. Dieser Punkt der Abhängigkeiten ist auch einer, der mir ganz wichtig ist. Aber also ich argumentiere aus einer psychoanalytischen Perspektive und die Psychoanalyse ist nicht gerade berühmt dafür, dass sie utopisch denkt. Deswegen muss ich jetzt einen kleinen Umweg nehmen. Die Psychoanalyse denkt, die Abhängigkeit zieht die Abhängigkeit ja in der Mutter-Kind-Beziehung an und stellt sich vor, dass um ein Subjekt zu werden, ein Verbot in diese Mutter-Kind-Beziehung treten muss, was dem Kind irgendwie diese Ablösung aus dieser irgendwie symbiotischen Duale da ermöglichen muss. Und wenn man jetzt Lacan auf eine bestimmte feministisch-progressive Art liest, dann sieht man bei Lacan, dass er im Prinzip herausstellt, dass dieses Verbot eigentlich erst was erzeugt, was davor vielleicht gar nicht vorhanden war, nämlich die Verfügbarkeit eines totalen oder eines vollständigen Genießens, eines Genießens ohne Angaben. Also das Verbot, das immer, also wir sind immer nach dem Verbot, wir können uns, was davor war, nur vorstellen, dass was da ein Verbot ist, erzeugt die Illusion, dass es was gibt, was hinter dem Verbot steht, was erstrebenswert ist. Nämlich eben ein Genießen, das nicht abhängig ist von der Subjektivität einer anderen, von den Launen einer anderen, von der eben auch nicht nur Genießen kommen kann, sondern eben auch Leiden oder was auch immer. Dieses Verbot, das ist aber auch jetzt wieder mit Lacan eigentlich ein Relikt der Vergangenheit. Eigentlich haben wir es heute nicht mehr mit einer Gesellschaft zu tun, die über Verbote organisiert ist. Also wir haben keine hierarchischen, oder also zumindest ist es immer mehr im Rückbau. Wir haben keine Gesellschaft mehr, die sich auf ein lineares Prinzip gründet, das in einem letzten Grund wurzelt, sondern wir haben eine Gesellschaft, in der diese Autoritäten zunehmend demontiert werden und durch neue Formen von Autorität ersetzt werden. Also das Verbot scheint gar nicht mehr so eine Relevanz zu besitzen. Vielmehr geht jetzt Lacan davon aus, dass wir uns in einer Gesellschaft befinden, in der Gesellschaftlichkeit durch Genießen hergestellt wird. Und zwar durch ein Imperativ zu genießen. Also die Verbote sind gefallen, aber das Phantasma, das durch das Verbot erzeugt wurde, nämlich dass ich ein Genießen bekommen kann ohne Leiden, besteht auch weiterhin. Und in diesem Genießen ist auch weiterhin die Abhängigkeit geleugnet. Und deshalb, wenn wir jetzt uns fragen, wie wir die Abhängigkeit zulassen können, sind wir mit einer Gesellschaft konfrontiert, die mit einem gesellschaftlichen Band konfrontiert, das von vornherein Abhängigkeit nicht zulassen kann. Und deswegen feministische Perspektiven, die an diese These einer Gesellschaft des Genießens anschließen, sind da sehr experimentell und spekulativ. Wie können wir überhaupt Gesellschaft denken? Also erstmal Gesellschaft ist ja meistens dann noch nicht das Thema, sondern wie können wir intersubjektive Beziehungen denken, die nicht auf dieser phantasmatischen Vorstellung eines kontrollierbaren, verfügbaren Genießens basieren? Und da haben so Theoretikerinnen wie Erika Ray zum Beispiel dann so Metaphern gefunden wie die Berührung, wo ich an meiner eigenen Grenze irgendwie den anderen erfahre und die Andersartigkeit des anderen zulasse. Und da ist man dann immer auch an dem Punkt, dass eben Genießen ohne Leiden nicht zu haben ist. Genau, und dann ist, aber wenn wir das halt auf eine gesellschaftliche Ebene heben, wird halt die Frage, wie muss Gesellschaft aussehen, die solche intersubjektiven Beziehungen zulässt? Das war jetzt ein bisschen weit ausgeholt. Danke. Vielen Dank. Wir haben auch so ein bisschen konträr fast schon zu dieser Forderung zur Fürsorge, dass das ein gesamtgesellschaftliches Ziel sein soll, auch die Forderung gestellt, dass Fürsorgebeziehungen eben auch Grenzen brauchen, weil gerade im Jetzt Fürsorge vor allem mütterlich gedacht wird und vor allem immer an diese eine Person delegiert wird. Und deswegen auch ein Bewusstsein darüber entstehen soll, dass Fürsorge eben nicht Aufopferung bedeutet und dass somit Bedingungen geschaffen werden müssen, Fürsorge auch verweigern zu dürfen, weil die dann eben vielleicht von anderen Menschen aufgefangen wird. Und genau da vielleicht die Frage an dich, Lisa. Diese Forderung, ob du mit diesen Gedanken für deine utopischen Vorstellungen was anfangen kannst. Ich finde diese Forderung sehr herausfordernd. Also Fürsorge zu denken mit, wie habt ihr es genannt? Verweigerung, genau. Das ist was, was mir schwerfällt auszuhalten und nicht meiner also nicht den Verantwortung, die mir so zugeteilt werden, also denen nicht auch nachzukommen. Genau, und finde es auch herausfordernd, weil irgendwie ja ich das Gefühl habe, Mutterrolle sieht irgendwie Grenzen setzen nicht vor, weshalb ich glaube ich auch nicht weiß, wie das geht. Also ich weiß schon, wie das geht, aber genau, das finde ich irgendwie schwer. Also wie geht das, wie macht man das, wie sieht dieses Grenzen setzen aus, weil irgendwie Mutterrolle innehat, allseits verfügbar zu sein und genau, irgendwie auch sich nicht schuldig zu machen oder keine Schuld aushalten zu müssen, die man aber, genau, also man macht sich in jedem Falle schuldig mit all seinem Handeln stets, also und auch als Mutter und ich, genau, das ist irgendwie ein großes Spannungsfeld. Wie geht es, wir lernen es nicht, ich habe das nicht gelernt, genau, deswegen ist es eine tolle utopische Forderung, die ich herausfordernd finde. Genau. Und magst du das? Ja. Ich finde, ihr habt ja in dem Zusammenhang den Begriff Aufopferung verwendet. Und den Begriff finde ich ganz spannend in dem Zusammenhang, weil also das Opfer ist ja vor allem dazu da, irgendeine Instanz gnädig zu stimmen. Und ich finde es gerade im Kontext von Elternschaft spannend, dass da das Opfer so eine große Relevanz hat. Und, das, und ich glaube, dass, dass da so eine hohe Bereitschaft zur Aufopferung auch mit einer Vorstellung zusammenhängt, dass man irgendwie dieses Ergebnis von dieser Fürsorgearbeit kontrollieren kann. Also, wir leben nicht mehr ganz im Jahrhundert des Kindes, aber wir sind irgendwie die Kinder des Jahrhunderts des Kindes und haben einen höheren Anspruch an Elternschaft als alle Generationen vor uns. Der Anspruch steigt ständig. Mittlerweile gibt es Frühförderung auch schon im Kita-Bereich. Es geht nicht nur darum, dass die Kinder einfach betreut sind, sondern die müssen permanent gefördert werden. Ich glaube, auch an dem Punkt kommen wir, also wir kommen nicht ohne Opfer rum, wenn wir an dem Ideal festhalten wollen, dass wir die Zukunft unserer Kinder in der Hand haben und für die vollständig verantwortlich sind. Ich weiß nicht genau. Ich habe mit der Forderung oder an der geknabbert, weil ich genau das, was du gerade gesagt hast, irgendwie, glaube ich, anders sehe. Und zwar habe ich mir die Frage gestellt, also wenn man dieses Sorgen als das nimmt, zunächst mal, was das phänomenologisch erscheint, dann bedeutet das tatsächlich auf eine Art und Weise Aufopferung. Und ich verstehe nicht, warum das sofort, wenn wir über dieses Phänomen reden, nicht sein darf. Weil Sorgen um jemanden machen, sich um jemanden kümmern, ich finde nicht, dass das etwas ist, was per se verschwinden sollte oder so. Also nicht, dass das gesagt wird damit automatisch, aber da verschwimmen doch die Grenzen. Also wenn ich mich um jemanden sorge, dann sorge ich mich in dem Moment wahrscheinlich weniger um mich. Und das kann man wahrscheinlich ab einem bestimmten Grad auch als ein Opfer oder ein Geben oder sowas oder erstmal was dein Defizit bei sich selbst erzeugen fassen. Und ich verstehe aber nicht, warum das nicht sein darf. Also ich finde eigentlich in der Utopie, also es wäre doch gerade da interessant, in der Utopie zu gucken, wie kann das sein, dass ich mich auch zu einem Stück weit für jemanden aufopfern kann, aber das nicht als negatives, defizitäres Moment da sich darstellt. Und dafür, denke ich, muss man dann eben an den Bedingungen, also muss man sich die Bedingungen angucken. Darf ich ein kurzes Beispiel nennen, um das noch ein bisschen plastischer zu machen? Ich habe, als ich selbst ein Kind bekommen habe, so einen Stapel mit Literatur von meiner Mutter bekommen, so Ratgeber aus den 80ern. Und ich hatte dann auch selber noch Ratgeber aus den 2000ern. Und ich fand es total spannend, die so gegenüber zu halten und zu sehen, zum Beispiel das Thema Stillen, wie anders das heute verhandelt wird als noch vor 30 Jahren. Heute wird in den normalen Stimo-Ratgebern vor allem betont, wie wichtig das Stillen für das Kind ist. Und es geht die ganze Zeit eigentlich in diesem Ratgeber nur, wie kann ich alles richtig machen, dass mein Kind optimal versorgt ist. Und in den 80er, ja, das fand ich total spannend, in den 80er Ratgebern ging es ganz oft auch darum, das Stillen ist ja auch irgendwie schön oder es ist vielleicht ein Genießen oder es gibt uns irgendwas. Und die Fragen werden heute so anders gestellt, das Genießen, also das heißt nicht, dass das Kind nicht gestillt werden muss oder dass es auch oder dass es nicht versorgt werden muss, aber es ist eine andere Perspektive. Und ich glaube, also weil wir bewegen uns ja jetzt hier gerade immer in einem Feld, in dem es um ganz kleine Nuancen geht und um Grenzziehungen zwischen gefordert sein und überfordert sein. Und also da, finde ich, könnte man eine Grenze ziehen oder könnte man auf jeden Fall einen Unterschied machen. Ja, ich finde, ihr habt das jetzt alle so ein bisschen aufgemacht. Also ich habe irgendwie das Gefühl, und wollte fragen, ob ihr so die These teilt, also du in deinem Roman und auch mit dem, was ihr geäußert habt, dass so diese Anforderungen an irgendwie Mutterschaft und was quasi Mütter alles zu leisten haben oder dass sie sich eben mit Aufopferung irgendwie zu viel oder zu wenig identifizieren, dass das sehr stark zugenommen hat oder quasi, dass diese Anforderungen ja jetzt immer mehr werden. Genau, ich wollte jetzt fragen, ob ihr da mitgeht oder... Also ich glaube das auf jeden Fall auch, also ich glaube, das kann man auch eben belegen oder ich finde trotzdem das mit dem Opferbegriff total interessant, weil ich gehe eben ganz stark dann auch, wenn ich schreibe, eben so von den Figuren inneren aus, also klar, Gesellschaft kommt auch mit rein, aber das, da habe ich auch das Gefühl, das ist vielleicht was, das können dann Sachbuchautorinnen irgendwie besser herleiten so, aber was mich eben auch persönlich so stark umtreibt, ist genau die Frage, für wen mache ich das dann? Also mache ich das dann wirklich für das Kind oder mache ich das für mich und mache ich das vor allem auch zur Erfüllung des Bildes, was ich eben habe, was scheinbar nötig ist und auch aus einer Angst und Überforderung heraus ziehe ich eben keine Grenze, sondern dann wird der Wunsch nach der absoluten Kontrolle immer größer. Und das hat natürlich auch wieder damit zu tun, dass alles, was aus meinem Kind wird, dann auch direkt auf mich zurückgeführt wird. Aber ich glaube, das ist auch wirklich das eigene Bild. Und da finde ich auch interessant, wo kommt das eigentlich her? Aber erstmal will ich auch gucken, wie beeinträchtigt das dann auch meine konkrete Mutter-Kind-Beziehung. Weil das ist ja schrecklich und da hilft mir dann schon auch für die Grenzziehung genau diese Sache, wie man es macht, macht man es falsch. Also weil das kann man ja auch ins Positive wenden. Also dann ist nämlich eigentlich auch egal. Ich bin sowieso immer schuld und dann kann ich mich vielleicht auch mal ein bisschen entspannen. Aber das muss ich ja wiederum selber hinkriegen. Weil dieser Kontrollwunsch ist auch mit so einer Allmachtsfantasie. Also ich hab's auch voll in der Hand, das ist ja Quatsch. So, und mir persönlich hilft zum Beispiel auch immer die Vorstellung, es ist nicht ausgemacht, dass ich die Beste für mein Kind bin und ich muss dem Kind auch beibringen, für sich selbst zu sorgen und das bringe ich ihm bei, indem ich ihm zeige, wie ich für mich sorge, also nicht für es und so weiter. Also, aber das ist dann in den konkreten, im Alltag, wahnsinnig schwierig und ist, glaube ich, wirklich was, das schafft man einfach nicht alleine, da wird man verrückt im eigenen Kopf. vorstellen. Wir haben in den Gesprächen, die wir vorher im Park zusammengeführt haben, es ganz oft geschafft, immer über Elternschaft und Utopie zu reden und eigentlich nur über Mütterlichkeit, aber nie über Väterlichkeit zu sprechen. Und dann mussten wir uns richtig dazu zwingen, auch nochmal ganz bewusst über diese Vaterrolle zu sprechen, weil das ja auch genau diese Fürsorgeverantwortung, dass von einer Person getragen wird und es klar ist, dass es nicht klappen kann und eigentlich ja noch diese zweite Person da ist. Und das erscheint vielleicht erstmal widersprüchlich, weil wir von einer Utopie ausgegangen sind, in der Geschlechterverhältnisse nicht mehr so bestehen. Und weil wir trotzdem uns fragen, wenn wir auf eine Art irgendwas Mütterliches mitnehmen wollen, was dann eigentlich mit dem Vater ist. Und wir sind uns dabei schon bewusst, dass so dieser Appell eigentlich an Väter, dass wir nämlich auch wollen von dem, oder dass so eine Forderung an die ist, dass auch die Verantwortung übernehmen, damit eben so eine Grenzziehung überhaupt erst ermöglicht werden kann, dass die aus so einem, aus so Wut und Enttäuschung im Jetzt resultiert. Und da würde ich eigentlich auch nochmal gerne an alle, falls euch was dazu einfällt, zu der Vaterrolle und Utopie, wie ihr das seht. Also würdet ihr zum Beispiel auch gerne was Väterliches mit in eure Utopie nehmen wollen, weil, was mir dazu auch noch einfällt, das ist ja auch spannend, wenn in diesem Postpödipalen, also dieses Verbot wegfällt, wollen wir zum Beispiel auf eine Art doch wieder so ein Verbot mitnehmen oder was kann diese Vaterrolle in der Utopie eben machen? Mir fällt jetzt nur eine Besucherin unseres Stammtisches, eine Teilnehmerin unseres Stammtisches ein, die, weil sie nicht mit einem Vater zusammen ihr Groß zieht, sondern mit einer Mutter immer sagt, oder die beschreibt so dieses Dilemma, also dass man aus dem man natürlich auch nicht raus ist. Und sie sagt, sie identifiziert sich die meiste Zeit als nicht gebärender Elternteil und ist den Vätern irgendwie näher oder kann sich mehr mit deren Perspektive identifizieren, ein Stück weit, als Mütter, die leibliche Mütter von Kindern sind, sich mit den Vätern identifizieren können. Das fällt mir gerade dazu ein. Also, dass ich es interessant finde, dass man einerseits sagen könnte, naja, müssen es denn Mütter und Väter sein oder so, und schon wieder so anfangen kann, so an Diversität oder Pluralitäten oder in die Richtung zu gehen, aber dass halt dieses Geschlechterverhältnis mit diesen Polen irgendwie selbst da sich nochmal in verschiedenen Konflikten reproduziert. Und was irgendwie, ich finde es voll schwer zu sagen, was ist gut an Väterlichkeit, was ist gut an Mütterlichkeit? Nichts. Ich weiß nicht, oder vielleicht wird es in der Utopie diese Frage nicht mehr geben. Also ich finde, der Vater ist einfach mal so als den können wir unterschiedlich ausfüllen. Das kann, also es geht darum, dass ein Kind nicht von einer Person allein abhängig sein darf. Ich glaube, das ist für diese Person total schlimm und einschränkend, weil allein für ein Leben verantwortlich sein, wie soll man das schaffen? Und gleichzeitig nährt es halt auch die Allmachtsfantasie, die man als Eltern eh schon tendenziell immer so ein bisschen hat, dass man das irgendwie in der Hand hat. Wenn es eine zweite Person gibt, die auch noch verantwortlich ist, dann beschränkt das einen immer schon in der eigenen Allmachtsfantasie, weil das Kind ist auch immer noch der andere. Also man kann sich nicht nur selbst im Kind spiegeln, sondern man erkennt auch immer noch die zweite oder vielleicht noch dritte Person, die auch noch für dieses Kind sorgt. Und ich glaube, diese Person ist unglaublich wichtig. Also eben aus diesen mehreren Gründen, das eben als Beschränkung der Allmachtsfantasie, aber auch als Teil der Verantwortung. Und ich glaube, das gilt für, nicht nur für die Beziehung zu Kindern, sondern zu alle Pflegetätigkeiten. Wenn die nur auf einer Schulter lasten oder auf zwei, dann ist das nicht tragbar. Darf ich noch kurz was zu dir sagen? Weil das fand ich auch bei dem Lesen deiner Romane total spannend, dass die Väter nicht so richtig auftauchen. Also eher so im Hintergrund sind, aber eben eher die Kinder ausfallen lassen oder lieber halt im Bett bleiben, während die Frau und Mutter der gemeinsamen Kinder eben an diesen gesellschaftlichen Dingen teilnimmt und wie das auch vielleicht auch im Kontext dieser Frage für dich war und was auch vielleicht diese Väter aber trotzdem in deinem Kopf noch was gemacht haben, das, was du nicht aufgeschrieben hast. Na, ich glaube, dass zumindest bei Schäfchen im Trockenen ist es mir, glaube ich, gelungen, das, was ich da dazu denke, noch vielleicht deutlicher zu machen, weil da gibt es Resi und Sven. Und Resi hat eben dann auch ausgesprochen, diesen Wunsch, den Gefühlshaushalt von 6 Personen gleichzeitig unter Kontrolle zu halten, und zwar permanent. Da scheitert sie natürlich, das erkennt sie ja auch selbst, aber dann gibt es eben Sven, und da gibt es dann auch so Familienszenen, der sich wirklich besser abgrenzen kann. Und sie bewundert das gleichzeitig, sie hat das Gefühl, von dem muss sie sich eine Scheibe abschneiden, also auch von dessen Möglichkeiten in Beziehung zu den Kindern zu gehen, für die eben Sorge zu tragen, aber die trotzdem zu lassen und die nicht deren Gefühle kontrollieren zu wollen oder für die alles dann auch regeln zu müssen und sich eben nicht so stark in denen zu spiegeln vielleicht. Und das ist bewundernswert, und ich glaube, das ist vielleicht auch eher was Väter können, oder ich interessanterweise diskutiere ich über diesen Punkt ganz viel im Anschluss an Lesungen, weil die Männer dann so sagen, ja genau, wir haben es raus, und dann wird aber meistens auch im Publikum schon von den Frauen widersprochen, ja, was glaubt ihr, warum das jetzt auch in diesem Roman der Mann ist, der das kann, und die Frau, die das nicht, das hat halt was mit Gender zu tun und mit Rollenerwartungen, und man kann sich halt auch besser was teilen, wenn man zu zweit ist, aber wer macht dann was? Und vielleicht würde eben Resi als die Mutter ganz gerne so sein wie Sven, dann müsste aber Sven halt vielleicht auch mehr sein wie Resi. Und dann eben doch zum Plenum gehen oder an den blöden Turnbeutel denken, das ist ja immer das beliebte Beispiel, oder halt so den ganzen Mental Load-Zeug dann halt auch stärker übernehmen. Oder sie schaffen es, und das wäre schon meine utopische Idee, dass es diese Aufteilung eben nicht mehr gibt, sondern dass es vielleicht doch auch sich nach Charakter, Persönlichkeit, Neigung und irgendwie so innerer Struktur unabhängig vom Geschlecht sortieren könnte. Weil, also das wollte ich noch dazu sagen, zu dem ganz am Anfang, also Mütterlichkeit, ich habe damit auch wirklich ein Problem, weil auch so dieses Lebenswerk Familie und die große Heilserwartung, die mit Mütterlichkeit einhergeht, und die lehne ich ja ab, oder die glaube ich, die ist Gift für gelingende Beziehungen, Eltern-Kind-Beziehungen, aber auch Partnerbeziehungen. Mir fällt dazu ein, dass in dem Text über Subjekt, der auch im AK geschrieben wurde, so eine Anforderung an Männer quasi war, die Lücke zu schließen, die Frauen hinterlassen. Was mich auch wieder an das, was du anfänglich gesagt hast, so erinnert, dass es so schwierig ist, sich zu trauen, diese Lücke aufzumachen und quasi so Verantwortungen eben plötzlich abzugeben oder quasi einfach mal nicht hinzugucken und quasi... Das ist ja auch, da geht es ja wirklich um Leben und Tod, das ist ja wirklich richtig schwer. Und das ist auch, also in hohen tiefe Fenster, der Hendrik, der Partner von der Mutter, der Vater, der guckt ja ganz viel so Horrorzeug. Und ihre These ist, dass er das da trainiert, das loszulassen. Ja, bloß ich bin für mich noch nicht abschließend an so den Punkt gekommen, was ich sozusagen sinnvoller fände, quasi, dass Männer so ungefähr halt irgendwie ein wirkliches Gefühl geben, von wegen, ja, wir schaffen diese Lücke quasi zu füllen, lehnen sich mal zurück, oder dass das quasi so einfach so wie passiert, also dass man sich wirklich einfach umdreht und weggeht und quasi dann aus der Situation heraus diese Lücke irgendwie geschlossen wird oder aufgrund, weil halt dann einfach Verantwortung anders verteilt werden müssen, weil man plötzlich nicht da ist. So. Genau. Ich weiß nicht, willst du dazu nochmal? Das, was du sagst, dem kann ich mich voll anschließen würde, da finde ich mich so wieder, dass ich denke, ja, mir gelingt das immer gut, wenn ich einfach nicht, wenn ich aus der Situation rausgehe und nicht da bin und deswegen Grenzen setze und meinen Bedürfnissen nachgehe und die der anderen vergesse. Genau, weil wenn ich dabei bin, ist es schwer. Ja, genau, und zur Vaterrolle fiel mir nur noch ein, dass ich das eigentlich beachtlich finde, dass in den Stammtischen, die ich da war bei uns, wir bis jetzt noch nie über die Vaterrolle geredet haben. Warum auch, sagt Sascha. Aber genau, das fiel mir nur ein. Und genau, und was auch so mir sofort ins Auge springt, ist, dass es irgendwie nicht so ein klares gesellschaftliches Rollenbild von Vater gibt, wie bei Mutter natürlich. Ne? Also da gibt es ganz viele Eigenschaften, die man da so aufzählen kann und Anforderungen vor allem, völlig konträr sich stehende Anforderungen an Mütter. Und bei Vätern finde ich das jetzt, sehe ich das nicht und vor allem nicht konträr, also nicht sich ambivalent widersprechend wie bei Müttern. Ich denke, das stimmt so ungefähr. Also es gibt wahrscheinlich Gründe dafür, warum wir nicht so sehr über die Vaterrolle reden. Die Zeit ist kurz, wir haben kaum Zeit, um über uns zu sprechen. Und das andere ist, dass es ja schon, also so ganz platt gesagt und szenisch gesagt, ist ja meistens, stimmen ja diese, oder findet man sich dann in so einem Wust von Klischees, die man bestätigt, wieder, so eine Art Glucke zu sein, die aber auch sein zu müssen, weil der männliche Entwurf, wie auch in einem sehr intelligenten Stück in der Outside the Box Nummer 5 geschrieben steht, in dem Stück über den konkreten Mann, Männer haben den oder kriegen den Lebensentwurf und eignen sich dann den aber auch an, ansozialisiert von Solitären. Der zieht halt irgendwie so aus in die Welt und boah, was braucht denn eine Sonnenbrille und Sonnencreme und irgendwie noch so ein Döschen und so eine Wasserflasche? Das wird schon irgendwie. Und dann kommt halt das Kind einfach oder soll das Kind halt einfach so mitkommen. Und ich polemisiere jetzt natürlich und das müssen nicht zwei, müssen nicht Mutter und Vater sein, das können auch mehrere Leute sein, aber es wird meistens so eine Person geben, die fast immer komischerweise weiblich sozialisiert ist, die eben dann dafür verantwortlich ist, dann noch diese ganzen Sachen so mitzugeben und die komischerweise in deren Lebensentwurf, das total selten vorkommt, irgendwie jetzt in See zu stechen und einfach zu sagen, ja, und wenn das Kind halt irgendwie Sonnenbrand hat und in Ohnmacht fällt, naja gut, dann ist halt in Ohnmacht gefallen und ich, oder sie haben halt kein Pausenbrot dabei, aber es ist für mich, also ich finde es eben Leben und Tod, also tatsächlich, und ich weiß auch nicht, wo ich aufhöre, wo Gesellschaft anfängt oder umgekehrt, was meins ist und was das der Welt ist, weil natürlich möchte ich, dass mein Kind lebt und ich möchte auch, dass es ihm möglichst gut geht und ich möchte nicht, dass es Sonnenbrand hat und ich will auch nicht schuld dran sein, dass es Sonnenbrand hat, weil ich dem anderen Menschen nicht die Sonnencreme gegeben habe, die er nicht braucht für sein Abenteuer. Oder? Angelehnt auch an deinen Hinweis eben mit Sven und Resi und das ja vielleicht als eine Lösung sein könnte, dass Sven ein bisschen mehr wie Resi ist und Resi ein bisschen mehr wie Sven. Und es gibt ja schon so voll die Strebungen danach in Hetero-Elternbeziehungen, das gleichberechtigt aufzuteilen und zum Beispiel in so 50-50-Modellen. Und genau, da haben wir auch einen Vorschlag dargestellt, nämlich, dass der Wert der eigenen Tätigkeiten und der eigenen Lebenszeit nicht an der künstlichen Trennung von Arbeit, Reproduktionsarbeit und Nichtarbeit festgesetzt wird und dass Reproduktionsarbeit oder dass die Fürsorge eben keine Rechenaufgabe sein kann. Und würde da total gerne bei euch, also vielleicht zu wissen, ob ihr damit was anfangen könnt, dass wir eben, ja genau, dass wir auch damit so ein bisschen dieses 50-50-Modell eigentlich kritisieren. Weil es nämlich vielleicht auch so eine Marktlogik mit übernimmt, die eigentlich in dieser Sphäre nicht funktioniert, weil man nicht nach unbedingt Fürsorge in Stunden messen kann und so weiter. Na, es ist wie so Quote oder so. Es ist halt so ein Vehikel erstmal, glaube ich. Und aber wer das praktiziert, also wir zum Beispiel, immer wieder verfallen wir da rein in diese Kontenführung weiß, dass es, also das funktioniert nicht. Also das, man landet nur in unproduktivem Streit und in Teufelsküche. Und deshalb glaube ich, ja, auf jeden Fall würde ich sofort zu in den Katalog aufnehmen wollen. Denke aber, da berührt es natürlich auch wieder, wie es das ja überall tut, alle anderen Bedingungen, unter denen wir leben. Und deshalb erscheint mir das wirklich urutopisch. Ich finde auch urutopisch und gleichzeitig denke ich, das ist irgendwie auch ein bisschen die Aufgabe, wenn wir uns als Frauen zumuten wollen, mehr zu unserem eigenen Begehren zu stehen und auch unser Begehren zu verteidigen gegen diese diversen Anforderungen, die da auf uns zukommen, dann müssen wir auch den Männern zumuten, ein Genießen zu finden in dem Sorgen. Und also bei diesen 50-50-Konstellationen habe ich ganz oft den Eindruck, die Männer haben akzeptiert aus moralischen Gründen, dass es irgendwie notwendig ist, das auch zu machen. Aber wenn sie nicht lernen, das zu genießen, werden wir sie immer dazu zwingen müssen. Also solange Männer nicht auch, und also das ist jetzt total verallgemeinert, das trifft auch keinen einzigen Mann so wirklich zu, ne? Aber wenn ich als, oder wenn ein Mann irgendwie auch die, lernt, dass das Befriedigende zu finden in der Tätigkeit, für die es überhaupt keine Anerkennung bekommt, also wo man nicht von außen belohnt wird, sondern nur durch die Tätigkeit selbst, durch das Blumen auf den Tisch stellen, durch das die Wohnung wieder aufgeräumt zu hinterlassen, durch das irgendwie den Kuchen aus dem Ofen holen, wird es immer auch noch die zusätzliche Arbeit der Frauen sein, die Männer dazu zu bringen, doch sich bitte an die 50-50-Lösung zu halten. Und ich glaube, das ist dann halt nochmal zusätzlich was, um das man sich kümmern muss. Und das, genau, richtig weiter. Und ich würde auch gern problematisieren, obwohl ich keine, also dass das so ein Problem aufriss, keine Lösung, dass ich bei dem 50-50-Modell finde, dass es an der falschen Stelle losgeht, weil davor, man ist ja immer, bislang kommt man ja irgendwie zu dem Kind. Und wenn man nicht in einem bereits monetisierten Verhältnis, also zum Beispiel über Leihmutterschaft oder wie auch immer, also über eine Dienstleistung sozusagen zu dem Kind kommt, und also das soll sich jetzt nicht polemisch oder so anhören, sondern tatsächlich uns das, oder mir ruht das so auch, das nochmal auch vor die Augen, mich hat halt niemand bezahlt, weder für meine Schwangerschaft, noch für meine Geburt, noch für die Zeit danach, in der ich zum Beispiel, weil ich gestillt habe, auf diese Art und Weise auf meinen Körper zugegriffen wurde. Und ich finde es absurd, nach der Geburt des Kindes bei 50-50 anzufangen, wenn so viel vorher schon passiert ist, dass überhaupt nicht in diese Logik, weil im Umkehrschluss möchte ich nicht bezahlt werden dafür, und das ist für mich eher so eine Dystopie. Also wenn schon, dann muss das Ganze, also okay, das Ganze muss sowieso ganz anders funktionieren, aber so, und aus, also daher finde ich das zu dem, was ihr jetzt gesagt habt von, okay, das macht so ein, verfestigt die Trennung von Reproduktions- und Lohnarbeit, und die Lohnarbeit ist immer die aufgewertete Arbeit, die Reproduktionsarbeit ist immer die entwertete Arbeit, kommt da das hier noch dazu? Dass es diesen, also niemand, also ja, was bedeutet, was kann Schwangerschaft für Frauen bedeuten? Ja, es kann total schön sein, man kann es total genießen, aber es kann auch einfach nur schrecklich sein. Und im besten Fall hat man irgendwie einen Ort, an dem man darüber sprechen kann. Im schlimmsten Fall gräbt sich das irgendwie somatisch ein, man redet niemals mehr darüber und fragt sich dann, warum man mit, weiß ich nicht, 50 eine richtig krasse Depression hat oder so. Muss aber auch nicht so sein. Wir haben im Mail-Kontakt mit euch allen vorher ja auch nochmal darum gebeten, dass ihr vielleicht eigene Forderungen mitbringt. Und genau, also an utopische Elternschaft oder utopische Forderungen an Eltern und Mutterschaft. Und ja, wenn ihr vielleicht was Konkretes oder fast Konkretes mitgebracht habt, wollt ihr das gerne uns mitteilen? Okay. bin tatsächlich gescheitert an der Aufgabe. Weil, aber das wiederum fand ich total interessant. Also wie stark ich verhaftet bin im Kampf gegen Windmühlen, im Alltag, im eben überhaupt erstmal verstehen, wo bin ich, wie konnte ich dahin kommen. Dann auch eben in den schnellen Veränderungen, die das Ganze immer hat. Also, dass ich jetzt zum Beispiel glaube, ich wüsste jetzt vielleicht ganz gut, wie es mit Baby und Kleinkindern ginge, aber jetzt ist schon wieder rum. Und deshalb, deshalb vielleicht dann doch wieder, obwohl ich das eigentlich auch wie gesagt, ich habe da auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber eben mehr Generationen, Räume mit allen, so dass dann eben zum Beispiel auch das weiter gefragt bleibt, was ich jetzt meine, erkannt zu haben, dass ich das eben nicht nur dann in Bücher schreibe, sondern auch leben kann und dann ja, sich so was ergibt auch aus dem, was ich meine, gelernt zu haben. Ja, mir ging es ein bisschen ähnlich. Ich fand es auch echt super schwierig, also zum einen eine Forderung zu formulieren, weil ich da ja immer auch irgendeine Instanz brauche, an die die Forderung gerichtet ist und ich gerade bei ganz vielen konkreten Problemen gar nicht wüsste, wer da die richtige Instanz ist. Und zum anderen aus dieser psychoanalytischen Perspektive es schwierig ist, schon das Ende zu denken, wenn man noch mitten im Prozess ist. Und ich glaube, was ich am ehesten damit verbinde, mit dem utopischen Entwurf, ist so eine Ethik des Begehrens, könnte man das nennen, oder um es so ein bisschen entpersonalisieren. Also diese Forderung, dem eigenen Begehr treu zu bleiben, klingt total bescheuert, aber und gerade auch in der Sorgetätigkeit nicht auch zu fragen, was gibt mir das und wie kann ich so gestalten, dass es mir auch Befriedigung gibt. Ja, die Forderung, die wir gestellt haben wir auch absolut prozesshaft gedacht und ich kann gerade, also nochmal Forderungen würde ich gerne nennen, die wir vor allem im Anschluss an euch beide gestellt haben oder auch für uns aufgeschrieben haben, war eben einmal die Abhängigkeiten zulassen bei dir, ganz klar, und für mich persönlich auch bei den Romanen, die ich von dir gelesen habe, die so zwei Sachen, die ich für meine eigene Utopie so mitnehmen möchte oder die ganz viel mit mir gemacht haben, nämlich einmal dieses Scheitern und dass es wichtig für mich ist, so dieses Denken von auch, dass es Vorbilder für Scheitern braucht, auch in der Utopie und diese Aggression, dieses, was jetzt so viel gesellschaftlich tabuisiert ist und dass diese Sprache dafür erstmal, also dafür zu haben in diesen Büchern, du beschrieben hast und wo ich dann dachte, das möchte ich, also Aggression möchte ich auf jeden Fall in meinem Utopie mitnehmen und dass die verhandelbar werden. Ja, wir haben ganz viele Forderungen mitgebracht. Wir haben nämlich die gesammelten Werke unseres Stammtisches mitgebracht. Es konnten nicht ganz alle Forderungen reingenommen werden. Ich hoffe, dass wenn Menschen aus dem Stammtisch da sind, dass sie es uns nachsehen. Und Lisa und ich werden jetzt ganz pathetisch aufstehen und diese Forderungen laut und deutlich mit zwei Mikrofonen nennen. Rausbashen. Also, ein Fürsorgenetz schaffen. Nicht immer Unterstützung einfordern müssen, sondern sie angeboten bekommen. Nicht immer Hilfe, Ratschläge, Weisheiten unfreiwillig aufgedrückt bekommen. Anerkennung der Sorgearbeit als Fulltime-Job, dementsprechende Bezahlung. Ich will die gleiche Begeisterung von außenstehenden Freunden für meine Sorgearbeit, wie sie der Vater abbekommt. Oder halt gar keine Begeisterung für niemanden. Mentale Verantwortung. Verantwortung abzugeben, nicht immer alle Konsequenzen als einzige mitzudenken, Bedürfnisse formulieren zu können, eigene Bedürfnisse nicht hinter die der anderen zu stellen. Ich fordere, dass alle Familienkonzepte unabhängig von Geschlecht, Identität, Begehrensform, Anzahl der Personen und Aufgaben und Verantwortungsverteilung gesellschaftlich, rechtlich und strukturell gleichgestellt werden. Kinder sind individuell und damit auch jede Mutterschaft Elternschaft. Das soll so sein. Utopische Mutterschaft bedeutet vor allem auch eine neue Vaterschaft Elternschaft leben. Bewertungen von außen sollen aufhören. Mein Tun soll vom Handeln des Kindes entkoppelt sein, da ich nicht stets für alles verantwortlich bin, was das Kind tut. Den Frauenkörper und die Frau aus dem ideologischen Schlachtfeld zwischen konservativen staatlichen Regulierungen auf der einen Seite und linken subkulturellen Anforderungen an die coole Mutter auf der anderen Seite herausholen. Hört auf, uns zu kontrollieren, unser Verhalten zu kommentieren und zu regulieren. Leben jenseits kapitalistischer Verhältnisse, Kritik an Strukturen äußern und Engagement für Veränderungen aufbringen, im Alltag in Initiativen und in der Politik. Mehr Orte schaffen, an denen ich mit Kind wirklich willkommen und nicht nur erduldet bin, an denen wir gemeinsam auf die Kinder achten. Das können wir auch nochmal zusammen vorlesen, den allerletzten Punkt. Gewünschte Veränderungen im eigenen Alltag leben. Vielen Dank an die Stammtisch. Ja.